Dass er mir gerade meine komplette Einstellung zerschossen hat, weil ich dieses MT Power Drum Kit. Gut. Also ich höre mich selber nicht. Bei euch kommt was an. Ich höre mich selber über den Kopfhörer nicht.